Девятый урок. Neunte Lektion. Einkaufsbummel. Junge, Junge, wie die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Unsere Reise geht zu Ende. Man muss im Voraus an Geschenke denken. Ich möchte gern etwas Hübsches für meine Frau und Kinder. Und zwar, was soll es sein? Was zum Anziehen oder zum Andenken? Ich weiß selbst nicht recht. Eher zum Andenken. Wissen Sie was? Wir machen zusammen einen Einkaufsbummel. Ich wollte auch einkaufen gehen. Schauen Sie, da sind schöne Pelze im Schaufenster. Fuchs, Nerz, Zobel, Biber. Gehen wir mal rein? Ach wo, das ist bloß zum Angucken. Das kann ich mir nicht leisten. Und wie wäre es mit einer Pelzmütze? Sie können sie gut gebrauchen. Oh, das wäre was für mich. Mal fragen, ob es welche gibt. Sie sind wohl sehr gefragt. Gehen wir doch mal vorbei. Sie wünschen bitte? Ich hätte gern eine Pelzmütze. Welche Größe? Größe 58. Hier bitte. Darf ich mal anprobieren? Bitte. Da ist der Spiegel. An sich sehr gut. Es steht Ihnen gut. Ein ganz bisschen zu klein. Kann ich bitte eine größere haben? Das haben wir leider nicht. Ich gebe Ihnen eine andere. Vielleicht passt die besser. Ja, die passt ausgezeichnet. Ich nehme sie. Sie zahlen bitte an der Kasse. Hier ist Ihr Kassenzettel. Ein guter Kauf. Schön und preiswert. Da ist ein Geschäft für Geschenkartikel. Da finden wir schon was Passendes. Wenn nicht, dann gehen wir ins Warenhaus. So, wollen wir uns erstmal umsehen. Hier ist die Abteilung für Glas und Steingut. Da drüben Lederwaren. Im ersten Stock Strickwaren, Uhren, Schmuck und Souvenirs. Da gibt es schöne Kunstgewerbesachen. Wollen wir uns da was ansehen? Recht hübsche Dinge, muss ich sagen. Die Lackschatulle da oben. Ist sie nicht schön? Die möchte ich haben. Ich finde, sie ist sehr geschmackvoll. Und dazu eine russische Spezialität. Noch ein Wunsch? Zeigen Sie mir bitte das Tuch da, mit Blumenmuster. In welcher Farbe? In grün, bitte. Ich nehme es. Und ein paar Holzlöffel, bitte. Was macht das zusammen? Hier ist der Kassenzettel. Und die Kasse ist da drüben. Glauben Sie, es gibt keine Schwierigkeiten beim Zoll? Ach wo, das brauchen Sie gar nicht zu verzollen. Das geht in Ordnung. Und nun sind meine Söhne und Töchter dran. Was kommt für Sie in Frage? Ich glaube, Spielzeug, Briefmarken, Abzeichen, Bilderbücher. Wir gehen in eine Buchhandlung. Da finden wir bestimmt etwas. So, das hätten wir geschafft. Ich habe fast mein ganzes Geld ausgegeben. Nichts zu machen. Das Geld ist dazu da. Ich bin auch verschwenderisch. Wenn ich Geld in die Finger bekomme, dann ist es aus. Aber Sie haben ja nichts gekauft. Ich musste eigentlich Lebensmittel einkaufen. Ich muss in die Kaufhalle da. Darf ich Sie begleiten? Wenn Sie Lust haben. Erstmal einen Korb nehmen. Nun mal 3 Flaschen Milch. Nein, 2 genügen. Eine habe ich noch. Butter? Nein, ich habe noch welche. Eier? Ja, die tun wir in die Tüte. Jetzt kommen Quark und Sahne. Da sind Spirituosen. Ist der Wein gut? Er soll gut sein, aber mein Geschmack ist es nicht. Den Wein kann ich Ihnen empfehlen. Aber dafür reicht mein Geld nicht aus. Ich borge Ihnen gern. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich. Die Zeit ist knapp. Es gibt noch viel zu tun. Auf Wiedersehen. Kommen Sie gut nach Hause.